FM. Glaubt, was ihr wollt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Crop FM. Mein heutiger Telefongast ist Andreas Winter und wir beleuchten das Mysterium der Hypnose. Ja, hallo Andreas. Herzlich willkommen zurück auf Sendung. Ist schon eine Zeit lang her, dass du das letzte Mal da warst. Ja, das letzte Thema war, glaube ich, Bewusstsein. Nee, Heilen ohne Medikamente, ne? Heilen ohne Medikamente, das haben wir letztens besprochen. Es geht ja immer ein bisschen um dasselbe. Der Einstieg war im Bewusstsein eigentlich so die Kernfrage all der Dinge, die hier behandelt werden, wie sich immer mehr herausstellt, bei unserer Reise ins Nichts. Und Andreas, du kommst auch gerade von einem Hypnose-Seminar, also du lehrst auch zu hypnotisieren. Richtig. Ist das so einfach, dass das jeder erlernen kann? Ja, das ist so einfach, dass das genau die Schwierigkeit ist, denn Hypnose findet eigentlich fast überall im Alltag statt, natürlich nicht unbedingt in der Form, die wir jetzt Hypnose nennen, aber wenn man einmal eine Begrifflichkeit gefunden hat, mit der man das fassen kann, dann stellt man fest, ach ja, Hypnose ist eigentlich gar nichts Besonderes, gar nichts Unbekanntes und man kann natürlich ähnlich wie beim Geige- oder Klavierspielen besonders virtuos werden und da besonders viele Tricks mitmachen. Man kann das aber auch einfach irgendwie anwenden und das kann man sehr, sehr schnell lernen, aber vor allen Dingen, worum es mir bei meinen Kursen, die ich gebe, immer geht, ist, was macht man mit der Hypnose dann? Und das ist noch viel interessanter als die Hypnose selber. Wie lange dauert das, bis man das lernt? Also der Kurs, in dem wir jetzt gerade stecken, dauert 4 Tage. Das ist schon der etwas umfangreichere. Normalerweise bei Menschen, die schon ein bisschen therapeutisch arbeiten und ein bisschen Erfahrung haben, reichen auch 3 Tage. Und dann gibt es noch eine sehr intensive, ganz umfangreiche Variante. Das sind dann 5 Tage. Das muss aber auch reichen, um Menschen zu helfen mit den Techniken, die wir unter anderem Hypnose nennen. Und was waren jetzt deine ersten Erfahrungen mit Hypnose? Ich meine, wann hast du dich begonnen, mit diesem Thema zu beschäftigen? Meine ersten Erfahrungen? da muss ich ein bisschen ausholen. Vielleicht erzähle ich mal ganz kurz, wie ich überhaupt da hingekommen bin. Es ist so. Ich bin aufgewachsen im Ruhrgebiet. Da gibt es viele Arbeiter, Stahlfabriken, Zechen und so weiter. Und meine Eltern sind ganz normale Eltern gewesen. Meine Mutter war Verkäuferin und dann Hausfrau. Und mein Vater ist Elektriker. Aber die beiden hatten beide, unabhängig voneinander, ein Nahtoderlebnis. Und dadurch sind bei einigen Menschen und so auch bei meinen Eltern so ein paar Türchen aufgegangen in Richtung Spiritualität. Jetzt sind meine Eltern ganz gewöhnliche Leute und fingen plötzlich an, so hell zu sehen oder irgendwie, mein Vater hatte so Engel auf der Straße gesehen, als er seinen Autounfall hatte, bei dem er fast gestorben ist. Und sie fragten sich beide, sagen, haben wir jetzt eine Schraube locker? Sind wir krank? Ist da was nicht in Ordnung mit dem Gehirn oder was ist da los? Und fingen dann an, das Ganze so ein bisschen zu erforschen und haben sich selber dann mit Medizin beschäftigt, viel mit Physik und eben mit etwas, das früher Parapsychologie genannt wurde. Den Ausdruck, den benutzt man ja heute eigentlich gar nicht mehr. Grenzwissenschaften klingt dann so ein bisschen eleganter. Und erzählten mir, dem kleinen Söhnchen natürlich auch immer von solchen Sachen, so bin ich aufgewachsen mit dem Bewusstsein, es gibt so merkwürdige Phänomene wie Telekinese, Geistheilung, Rückführung in frühere Leben, Hellsehen und auch Hypnose gehörte damals zum Thema Parapsychologie. Für mich war das also völlig normal, weil wenn meine Eltern von sowas reden, dann kann das so abwegig nicht sein. Und hab dann irgendwann im Laufe meiner Jugend angefangen, mich mit sowas mehr und intensiver zu beschäftigen. Vor allen Dingen der spannende Bereich der therapeutischen Psychologie hat mich beschäftigt. Graphologie oder Traumdeutung, das habe ich mir dann selber angeeignet. Ging auch ratzfatz, hab festgestellt, ach guck mal, ist ja ganz einfach. Und hab dann mit 21 Jahren erst erfahren, dass man Hypnose erlernen kann. Das wusste ich bis dahin nicht. Ich dachte, um jemanden zu hypnotisieren, muss man, keine Ahnung, Natural Born Medium sein oder sowas. Da las ich in der Zeitung, dass ein Showhypnotiseur den Weltrekord in Massenhypnose brechen wollte. Damals war ich 21 Jahre alt, das war 1987. Und der wollte 500 Leute gleichzeitig hypnotisieren. Boah, dachte ich, toll. Und da hieß es, dass dieser Mann noch 2 Jahre zuvor Radio- und Fernsehtechniker war und erst dann Hypnose erlernt hat. Und da dachte ich, wie? Moment, halt, das kann man erlernen? Und zwar so schnell, das will ich auch. Dann bin ich in die Bücherei gegangen, habe mich mit Büchern eingedeckt. Und die habe ich dann innerhalb von 3 Tagen verschlungen. Und bin dann zu meinem Freund Eddie hingegangen und habe gesagt, Eddie, hast du Lust, dich hypnotisieren zu lassen von mir? Und Eddie guckte mich an und sagte, ja, Andi, klar, können wir machen. Was hast du denn vor? Und ich sag, weiß ich auch nicht. Pass auf, setz dich mal hier hin. Ich zähle mal von 10 bis 0. Bei 5 machst du die Augen zu. Und und dann stellst du dir einfach mal vor, deine Hand, dein Arm wird immer leichter. Okay, Eddie machte die Augen zu. Kurz drauf stieg auch sein Arm hoch. Und ich dachte, der Bursche tut dir doch einen Gefallen. Der will ich jetzt nicht hängen lassen. Aber ich merkte, Eddie wunderte sich. Der zog die Stirn kraus, derweil die Hand immer höher stieg und irgendwann an seiner Stirn klebte. Und ich sagte dann irgendwann wieder, okay, Eddie, pass auf, alles ist jetzt wieder normal, Arm normal schwer und du bist wieder fit und munter. Er machte die Augen auf und sagte sofort, hör mal, Andreas, das ist ja irre, meine Hand wird immer leichter und der ganze Arm schwebte hoch und so. Und ich dachte immer noch, naja, der kann dir viel erzählen. Aber dann kam es, seine Freundin, die mich überhaupt nicht leiden konnte, beobachtete mich von hinten mit Argusaugen und die dachte sich die ganze Zeit bestimmt, was macht der Spinner da, der hat sie doch sowieso nicht alle, der soll uns endlich in Ruhe lassen. Die meldete sich von hinten hinter mir und sagte, Andreas, und ich, ja, was ist denn? Und sie sagte, du Andreas, mit mir ist genau das Gleiche passiert. Und da wusste ich, hoppla, das war nicht gespielt, weil die schenkt mir nichts, das war ein Hypnosephänomen. Und dadurch ermutigt, habe ich dann einfach weitergemacht, allerdings nicht in Richtung Bühnenhypnose, sondern gleich in Richtung therapeutischer Hypnose. Ich habe dann solche Sachen wie Angstauflösung, Gewichtsreduktion, Raucherentwöhnung gemacht, und aber eben völlig autodidaktisch. Und was ist jetzt mit Hypnose eigentlich alles möglich? Ich meine, man kann die Hand schweben lassen. Wie weit geht es? Ich meine, offensichtlich die Frage ist, kann man auch selbst schweben? Ich meine, wo sind die Grenzen? Ganz ehrlich? Ja, natürlich, immer. Ich glaube, dass Hypnose eine Möglichkeit ist, das Gehirn zum Arbeiten zu bringen. Das heißt, alles, was dem Gehirn möglich ist, kann das Gehirn selber. Du kannst es auch mit Hypnose machen. Die Frage stellt sich nur, kommst du an die Regionen des Gehirns dran, an die der Gehirnbesitzer selbst auch drankommt? So gibt es zum Beispiel Experimente mit einem Menschen, dem hat man in Hypnose einsuggeriert, er würde ein Glas Wodka trinken. So, dabei war es nur Leitungswasser. Und der war dann sturzdudeldicht natürlich, nachdem er das getrunken hat. Ein Glas, also so ein großes Wasserglas Wodka. War also messbar reaktionsverzögert und lallte auch und sowas alles. Dem war auch ganz schlecht. Und man hat die Gegenprobe gemacht. Man hat einem Menschen gesagt, in Hypnose, es ist ganz heiß, komm, erfrisch dich mal. Und hat ihm ein Wasserglas Wodka gegeben und gesagt, no, ist ein Schluck Wasser, trink mal. Und der war interessanterweise nicht reaktionsverzögert und immer auch nicht schlecht. Mhm. Sowas ist mit Hypnose möglich. Man kann den Körper damit steuern, beliebig. Man muss nur die richtige Adresse finden. Okay, und bevor wir da jetzt noch ein bisschen dann noch weitergehen, also mich interessiert das noch ein bisschen weiter, wie weit das wirklich gehen kann, aber kann man irgendwie beschreiben, was eigentlich in einer Hypnose passiert? Ja, als erstes sollten wir vielleicht mal die Begriffe klären, denn das ist sehr, sehr unscharf. Es gibt auch keine einheitliche Definition von, was ist Hypnose, wo fängt sie an, wo hört sie auf. Und viele Menschen haben ja von Hypnose auch so diese Vorstellung, da schläft jemand, ist der Willkür eines anderen ausgesetzt, man kriegt womöglich etwas nicht mit, ist willenlos und so. Viele Menschen denken bei Hypnose automatisch an Suggestionen. Also einem Menschen zu sagen, hier, das ist ein Glas Wasser, trink mal, ist eine Suggestion. Oder zu sagen, beiß mal in diese Frucht, das ist eine leckere Orange, in Wirklichkeit ist es eine Zitrone, ist eine Suggestion. Aber für eine Suggestion braucht man keine Hypnose. Und in einer Hypnose finden auch nicht automatisch Suggestionen statt. So eine Suggestion wie die und die Zigarettenmarke ist leicht und angenehm, ist eine Suggestion. Und ein Raucher wird die probieren und dann unter Umständen feststellen, ach ja, die ist tatsächlich angenehm. So eine Zigarette kann aber gar nicht von sich aus angenehm sein. Wenn du mal den Test mit einem 5-Jährigen machst und ihm eine Zigarette in den Mund steckst und anzündest, dann wird er nicht bestätigen, dass die angenehm ist, weil er diese Suggestion nicht realisiert. Und eine Hypnose, so wie wir sie zum Beispiel in unserem Institut praktizieren, beinhaltet eigentlich keine Suggestionen mehr. Auf meiner Internetseite steht das Wort Suggestion zwar noch, aber ich distanziere mich da mehr und mehr von, weil wir brauchen sie eigentlich nicht. Meine eigene Definition von Hypnose, so wie ich sie meinen Kursteilnehmern immer nahebringe, ist, eine Hypnose ist das zielgerichtete Nutzen der sinnesunabhängigen Erlebnisfähigkeit. Das bedeutet, unser Gehirn kann auch unabhängig von unseren Sinnen natürlich etwas erleben. Wir müssen nicht unbedingt etwas sehen oder hören oder fühlen und so weiter. Wir können zum Beispiel auch, wenn wir uns Gedanken machen, eine Gänsehaut kriegen oder nachts im Schlaf träumen, das Zimmer brennt und kriegen ein Herzrasen. Das ist sinnesunabhängig und trotzdem erlebt. Und wenn man das zielgerichtet nutzt, dann ist es, so sage ich, etwas, das wir Hypnose nennen. Man kann natürlich auch beim Menschen das Gehirn sinnesunabhängig ebenfalls nutzen, bei der Homöopathie zum Beispiel oder bei Reiki oder sowas. Da wird auch eine gewisse Form von positiver körperlicher Beeinflussung vorgenommen, aber das ist dann nicht erlebt. Das heißt, es wirkt auf der völlig unbewussten und nicht mehr unterbewussten Ebene. Und eine Suggestion ist nichts anderes als ein Vorschlag, der aber keine Entscheidungsfreiheit mehr ermöglicht. Das heißt, wenn ich einfach nur sage, beiß in die Zitrone, sie schmeckt wie eine Orange, dann wirst du, wenn du das jetzt ausprobierst, die Entscheidungsfreiheit haben und sagen, nee, tut mir leid, schmeckt wie eine Zitrone. Wenn ich aber dafür sorge, dass deine sinnesunabhängige Erlebnisfähigkeit darauf eingestellt ist, dass du eine Orange erwartest, dann werden die Sinnesreize dir signalisieren können, was die wollen. Die Zunge kann sagen, das ist sauer oder bitter oder salzig oder sonst was. Deine sinnesunabhängige Erlebnisfähigkeit wird sagen, das ist aber eine leckere Orange. Ja, aber wo ist jetzt der Unterschied trotzdem zwischen Suggestion und Hypnose? Ich meine, was ist jetzt der Unterschied zwischen, ich sage jemandem, das ist eine leckere Orange, dabei ist es eine Zitrone, und ich sage ihm das auf eine hypnotische Art. Wo liegt denn da jetzt der Unterschied? Das haben wir nicht verstanden. Also, eine Hypnose ist im Prinzip erstmal nur der formale Vorgang, einen Menschen in einer Trance zu irgendetwas zu bringen. Und eine Trance wiederum ist einer der 4 Betriebszustände des Gehirns. Das Wort Trance kennen zwar viele, denken aber auch immer noch, dass er was wahnsinnig Abenteuerliches, was nur für indische Gurus geeignet wäre. Wir haben 4 Betriebszustände. Der erste Zustand ist der Wachzustand. Und dann irgendwann, das kennen wir alle, kommt auch mal in der Nacht der Schlafzustand. Aber dazwischen ist die Trance. Bevor wir schlafen, durchwandern wir die Trance, und bevor wir aufwachen, durchwandern wir ebenfalls eine Trance. Nach dem Schlaf, wenn wir noch tiefer gehen, dann wären wir in dem komatösen Zustand. Und in dem Wachzustand kümmert sich das Gehirn vorwiegend um die externe Datenverarbeitung. Das heißt, wir bekommen mit, was muss ich, was soll ich, was erwarten andere von mir. Wir setzen uns in Beziehung zur Außenwelt. In der Trance machen wir das nicht mehr. Dieser Zustand hat natürlich auch eine bestimmte Bandbreite von bis, der kratzt an den Wachzustand im oberen Bereich und kratzt an den Schlafzustand im unteren Bereich. Da kümmern wir uns mehr um die interne Datenverarbeitung. Deswegen ist in dieser Trance auch die Innenschau möglich. So eine Trance hat jeder von uns schon mal erlebt, nämlich dann, wenn wir in der Schule sitzen und es ist unglaublich langweilig und wir glotzen ein Loch an die Tafel und denken, wann ist endlich Pause, Mann, und wenn ich gleich rausgehe, ich glaube, dann spiele ich erstmal eine Runde Fußball. Ach nee, das ist ja auf dem Schulhof verboten seit neuestem. Oh Mist. Aber wenn ich zu Hause bin, dann spiele ich Fußball. So, in dem Augenblick sitzen wir nicht mehr in der Schule in Gedanken. Wir sind bereits auf dem Fußballfeld. Das ist eine Trance. Das ist aber noch keine Hypnose, weil ich es nicht zielgerichtet nutze. Wenn der Lehrer sagen würde, so Kinder, bleibt mal einfach mit euren Gedanken da, wo ihr seid und sagt mir mal, was würdest du also gleich am liebsten machen? Und ich sag, ja, am liebsten Fußball spielen. Okay, bleib in Gedanken auf dem Fußballfeld, überleg dir, was musst du machen, damit du wirklich ein Tor schießt? Ah ja, ich glaube, ich muss schnell rennen, schneller rennen als der Tobias und härter rempeln als der Rüdiger. Dann wäre es bereits eine Form von Hypnose. Und was passiert im Gehirn? Im Gehirn schalten wir also um von einigen Bereichen der Großhirnrinde, die sich um das Außen kümmern, auf Bereiche, die teilweise im tiefen Inneren des Gehirns liegen, gefühlsverarbeitende Zentren, wo wir eben erleben und bildhaft auch verarbeiten. Also das bedeutet, wenn ich jemanden etwas im Trance suggeriere, ist das Hypnose? Ja, kann man, würde ich mal so stehen lassen. Ja. Und ich meine, ist eine sehr interessante Geschichte. Also du sprichst auch, nehme ich an, von dem Alpha-Zustand. Also dieser Alpha-Wellen, genau. Gehirnwellen, die kann man ja messen. Und dieser Alpha-Wellen-Zustand ist so der, der gemeinhin Trance genannt wird und der Betriebszustand, in dem die Hypnose überhaupt nur greifen kann. Ja, und das kam ja auch in der letzten Sendung vor mit Dieter Breuers, der ja Menschen auch künstlich in diesen Alpha-Zustand versetzt, bei wach, während sie aber noch wach sind. Und interessant, das hast du jetzt auch erwähnt, die Innenschau, die dann offenbar möglich wird. Also das heißt, man kann dann, im Fall von Dieter Breuers hat man das unter anderem dazu verwendet, dass eben Menschen dann den Grund einer Erkrankung erkennen und dadurch diese Erkrankung auflösen, zum Teil auch offenbar sehr schwere Erkrankungen. Und also das bestätigst du gerade hiermit, also dass du auch diese Innenschau offenbar, kennst du das aus der Praxis, dass also Menschen... Auf jeden Fall. Ja. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Zu uns kommen also Leute mit den verschiedensten Problemstellungen, die loswerden wollen. Und mein Ansatz ist ja der, dass ein Symptom, das sich chronisch hält, egal welcher Art, wahrscheinlich biografisch begünstigt ist. Das heißt, die Art und Weise, wie wir leben, die Art und Weise, wie wir denken und fühlen, trägt dazu bei, dass wir dieses oder jenes Problemchen haben und nicht loswerden. Ich vergleiche das immer mit einer Pfütze auf dem Teppich. Die kannst du wegwischen, die kommt dann wieder. Und dann kannst du sie wegwischen, dann ist sie wieder da. Und wenn du aber mal den tropfenden Wasserhahn abdrehst, dann trocknet die Pfütze von alleine. Und in diesem Fall ist die Pfütze das Symptom und der tropfende Wasserhahn praktisch das, was dazu geführt hat. Also Glaubenssätze und so weiter. Und da sind wir ja im Bereich der Gedanken. Gefühle, Glaubenssätze haben also mit unseren Gedanken, also mit elektromagnetischen Schwingungen zu tun und nicht so sehr mit Giften oder einem Knochenbruch oder sonst was. Wir arbeiten also mit Gedanken und damit können wir den Einfluss auf den Körper verändern. Jetzt wird auch oft besprochen, und das ist natürlich auch ein sehr gruseliger Aspekt der Hypnose, dieses Vergessen nach der Hypnose. Oh ja. Du hast auch so ein Beispiel mit dem Haustorschlüssel, aber vielleicht einmal, erklär doch einmal, was hat's da auf sich? Also, wenn man von Hypnose spricht, denken ja auch viele Menschen, da ist man weg. Man ist irgendwie weg, man kriegt nichts mit. Enttäuschenderweise ist der meistgesagte Satz nach einer therapeutischen Hypnose, ja, lieber Herr Doktor, tut mir leid, ich war gar nicht richtig weg. Das werden viele meiner Kollegen bestätigen können. Die nicken jetzt wahrscheinlich und sagen, ja, das kenne ich auch. Man ist nicht weg in einer Hypnose. Man ist aber auch nicht unbedingt da. Und dass Menschen bei so einer Bühnenhypnose meinetwegen über die Bühne rennen auf allen Vieren und bellen wie ein Hund. Und wenn der Bühnenhypnotiseur dann mit den Fingern schnickt und sagt, jetzt bist du wieder wach, und der Applaus tost aus, dann wundern die sich und denken, was mache ich denn hier? Die denken, sie wären weg gewesen. Die denken, sie hätten das vergessen oder nicht gewusst. Es ist einfach nur überlagert. Und da bringe ich immer so ein Beispiel. Man stelle sich bitte vor, du willst auf eine Sommerparty zu deinem besten Kumpel und du beschließt, mit dem Bus zu fahren, weil du ein bisschen was trinken möchtest. auf halbem Weg zur Bushaltestelle fängt es an zu regnen, sehr stark zu regnen. Du rennst nochmal zurück zum Haus und willst deinen Regenschirm holen, schließt die Tür auf, rennst in den Korridor, dort ist der Schirmständer, in dem Moment klingelt das Telefon. Dein Kumpel, zu dessen Party du willst, ruft an und sagt, hör mal, du kommst doch auch nachher auf meine Party, jetzt regnet jetzt es ganz fürchterlich, bring doch bitte den großen Campingschirm mit, den du im Keller hast, ja, sei so lieb. Und du sagst, unter Druck, weil der Bus kommt gleich, ja, ich wollte eigentlich mit dem Bus fahren und nicht mit dem Auto, das heißt, diesen blöden Schirm zu transportieren ist natürlich, verdammt, ja gut, pass auf, ich mach das. Hast du denn einen Schirmständer? Dann kann ich den hier stehen lassen, das schwere Ding, und nehme nur den Schirm, das schaffe ich. Und dein Freund sagt, ja, Schirmständer hab ich, dabei guckst du auf die Uhr, weil der Bus kommt gleich. Und du sagst ganz hektisch, okay, pass auf, du hast einen Schirmständer, ich renne eben in den Keller, hol den Schirm, ich komme gleich, weil ich fahre mit dem Bus. Und dein Kumpel sagt, ja, okay, prima, ich freue mich auf dich. Übrigens, sag mir nur ganz schnell, möchtest du lieber Nudelsalat oder lieber Kartoffelsalat? Und du, pass auf, ich muss den Bus mitkriegen, ich esse beides, ist mir egal. So, du rennst in den Keller, rennst wieder hoch, gehst zur Haustür. Wo ist jetzt der Schlüssel? Wo ist der verdammte Haustürschlüssel? Bei vollem Wachbewusstsein hast du die Tür aufgeschlossen, bist zum Schirmständer gegangen, aber das Telefonat hat dich mit dem Druck, dass der Bus gleich kommt, so überlagert, dass du einfach den Speicherort des Schlüssels in deinem Gehirn nicht mehr wiederfindest. Und erst wenn du dich in eine Hypnose versetzt, das heißt, du gehst in Gedanken nochmal den Weg von der Haustür bis zum Schirmständer durch, dann kann es sein, dass du merkst, ach, auf der Hutablage habe ich den Schlüssel dann hingelegt. Das war also nicht weg, du warst auch nicht weg, es war auch nicht vergessen, es war lediglich überlagert, weil andere Daten deinen Hauptspeicher blockiert haben. Den Effekt nutzen die Bühnenhypnotiseure, indem sie sagen, so, du bist jetzt wieder wach, Applaus. Und wenn du hörst, wie wach, dann muss ich also vorher geschlafen haben. Und damit suggerierst du dir quasi förmlich nachträglich ein, du hättest nichts mitbekommen. Und der Applaus überlagert alles, weil du stehst auf der Bühne und du weißt gar nicht so genau, warum klatschen die Leute, weil du hast ja gerade etwas völlig Normales gemacht. Auf allen Vieren durch die Gegend gerobbt und gebellt wie ein Hund. Der hatte ja vorher einen suggeriert, das wäre normal. Es wird also, so eine Suggestion wird nicht als befremdlich akzeptiert, sondern als völlig normal. Deswegen wird sie realisiert. Und da bieten sich dann auch die Möglichkeiten der Hypnose. Das ist natürlich schon ziemlich, ich sag mal, schräg, wenn also doch sowas, eigentlich ist es ja sehr einfach, ne? Man versetzt jemanden einfach in diesen Alpha-Zustand, das heißt in diesen, er ist sehr beruhigt dann, sehr ruhig, 8 Hertz, glaube ich, ist die Frequenz im Gehirn, die da gemessen wird. Ich meine, geht das mit jedem? Ist jeder hypnotisierbar? Also die bildhafte Erlebnisfähigkeit hat jeder Mensch tatsächlich. Nur man entscheidet natürlich selber, ob man sich darauf einlässt. Du kennst diesen Effekt, da läuft ein trauriger Film im Kino, was weiß ich, irgendwas ganz fürchterlich Trauriges, und die Leute rotzen ein Taschentuch nach dem anderen voll, und einige Menschen gehen aus dem Kino, schulterzucken und sagen, ach, ich weiß gar nicht, warum die so heulen, das war doch gar nicht traurig. Die haben sich nicht auf die Hypnose eingelassen. Wenn ich mich nicht drauf einlasse, passiert natürlich gar nichts. Das heißt, ich bin schon ein bisschen Chef in meinem Körper und muss auf jeden Fall den Weg zu dieser Trance finden. Allerdings gibt es natürlich auch zig Möglichkeiten, einen Menschen zu manipulieren. Da werden wir sicherlich nachher auch noch drüber sprechen. Aber prinzipiell ist absolut jeder Mensch hypnotisierbar, sonst wäre er nicht lebensfähig. Aha, wo ist da der Zusammenhang? Warum ist das? Ja, wir haben nun mal zwei Gehirnhälften. Die eine kümmert sich um die äußeren Daten und die andere um die internen Daten. Und die, das ist so eine ganz grobe Einteilung. Ja, das ist jetzt so eine Vereinfachung. Aber es gibt Regionen im Gehirn, die kümmern sich mehr um das Wahrnehmen äußerer Daten. Und die verbrauchen viel mehr Sauerstoff als die Regionen, die interne Daten verarbeiten, weil die viel mehr Neuverschaltung generieren müssen. Derweil andere im Prinzip das interne Netzwerk nur ein bisschen ausbauen. Und diese diese unglaubliche Sauerstoffschuld, die da entsteht, empfinden Menschen als Konzentrationsstörung. Das ist das, was ein Schüler empfindet, wenn er denkt, boah, wann ist endlich Pause? Das ist übrigens auch das, was ein Raucher empfindet, wenn er Schmacht kriegt. Der kann einfach nicht mehr sich länger disziplinieren, seine Form aufrechthalten, sich darum kümmern, was er muss und soll. Der hat einfach das Gefühl, boah, lass mich in Ruhe. So, das heißt, hätten wir nicht die Möglichkeit, auf unsere anderen Gehirnbereiche umzuschalten, dann würden wir aufgrund Sauerstoffschuld und Überwärmung einen Schlaganfall kriegen und dann wäre Ende im Gelände. Solle Luna stellt eine sehr interessante Frage. Kann man auch unbemerkt hypnotisieren, also ohne dass der Betroffene es merkt? Ja, leider. Das geschieht ja ständig im Alltag. Okay, ich meine, das ist jetzt eine recht gute Überleitung dann zu den nächsten Themen, nämlich dem Missbrauch. Aber jetzt... Ja, das heißt, man kann von Missbrauch sprechen. Wir können da bereits von Gefahren sprechen. Moment mal. Also man kann jetzt Leute hypnotisieren, erstens einmal, ohne dass sie es wirklich merken. Ja. Und du hast da irgendwie jetzt angedeutet, dass auch wenn sich jemand jetzt bewusst dagegen wehrt, geht es dann oft trotzdem. Ich meine, gibt es Hypnotiseure, die wirklich jeden hypnotisieren können, auch Menschen, die sich wirklich vornehmen, ich lasse mich jetzt nicht hypnotisieren und der Mann oder die Frau schafft es doch? Also es ist so, es gibt eine ganze Menge Hypnotiseure, die sagen, nein, man kann nicht jeden hypnotisieren. Und es gibt eine ganze Menge Hypnotiseure, die sagen, meiner Erfahrung nach kann ich doch jeden hypnotisieren. Aber dazu muss man wissen, wenn ein Mensch sich gegen die Hypnose wehrt und sagt, ha, probier doch mal, du Spinner, du kannst das sowieso nicht, akzeptiert er damit bereits, dass es ja gehen könnte. Man muss wissen, für eine funktionierende Hypnosebeziehung braucht man mindestens eines von vier Kriterien erfüllt. Entweder man braucht ein Kompetenzgefälle, das heißt der Hypnotisant, der zu Hypnotisierende, spricht dem Hypnotiseur die Fähigkeit zu, dass er das auch wirklich kann mit der Hypnose. Oder ein Verantwortungsgefälle, das heißt der Hypnotisant sagt, okay Hypnotiseur, du bist für mich verantwortlich, wenn du mir einen Befehl gibst, dann führe ich den aus und mich trifft keine Schuld. Oder auch ein Vertrauensverhältnis ist ganz wichtig. Man muss den Menschen vertrauen. Oder ein Autoritätsgefälle. Man spricht dem Hypnotiseur Autorität zu. Als ich meine erste Hypnose mit meinem Kumpel Eddie gemacht habe, da war da kein Kompetenzgefälle ihm gegenüber, weil er wusste nicht, dass ich hypnotisieren kann und ich wusste es selber auch nicht. Da war auch kein Autoritätsgefälle, weil wir waren Kumpels auf gleicher Augenhöhe. Da war auch kein Verantwortungsgefälle. Ich habe nicht die Verantwortung für ihn übernommen, das war gar nicht erwähnt, aber da war auf jeden Fall ein Vertrauensverhältnis. Bei seiner Freundin, die mich mit Argusaugen von hinten beobachtet hat, da war, so wie sie sah, dass bei ihm der Arm hochgeht, plötzlich das Kompetenzgefälle. Sie hat mir zugetraut, aha, ich kann das offenbar. Und damit hat sie sich dann auch auf die Hypnose eingelassen. Wenn also jemand trotzt und sagt, du kannst mich nicht hypnotisieren, erkennt er damit an, dass es also sehr wohl geht. Und damit ist er schon fast in der Schlinge. Dann muss man diesen Trotz nur noch nutzen. Ja, und das ist auch ganz einfach. Der Ghost, dein freier Wille. Freier Wille. Entschuldigung, ja klar, freier Wille. Aber um wirklich frei entscheiden zu können, brauchen wir Informationen. Und haben wir die nicht, nützt uns der freie Wille auch nichts. Angenommen, ich strecke dir meine beiden Hände geschlossen entgegen und sage, in einem der Hände ist ein Schuldschein über 1 Million Euro und in dem anderen ist ein Scheck über 1 Million Euro. Entscheide mit deinem freien Willen, welche Hand du wählst, aber wähle mit Bedacht, denn die Entscheidung ist für dich verbindlich. Dann kannst du nicht entscheiden. Du kannst vielleicht raten, aber das ist Glücksspiel. Das ist keine Entscheidung. Erst mit einer Information, hier in der linken Hand ist der Scheck, kannst du entscheiden. Ja. Und dann entscheidest du natürlich immer so, wie es letztendlich deiner Verwirklichung zuträglich ist. Das heißt, wir entscheiden uns eigentlich immer dafür, dass unsere eigene Absicht möglichst widerstandsfrei verwirklicht wird. Das ist eigentlich gar keine freie Entscheidung. Das ist so sicher wie das... Wie Schwerkraft die Dinge nach unten zieht. Wir folgen dem Weg des Wassers. Aber dazu müssen wir ihn erstmal kennen oder die Möglichkeit haben. So, und Trotz kann man relativ leicht nutzen, weil ein trotziger Mensch, der versucht ja seine Entscheidungsfreiheit zu verteidigen. Aber wer sich verteidigt, ist ja nun mal nicht wirklich frei. Er verbringt sein Leben mit Verteidigung, das ist ja keine Freiheit. Und so gebe ich Ärzten zum Beispiel den Tipp, wenn so ein Lungenfacharzt einen starken Kettenraucher hat und er möchte, dass sein Patient am liebsten nicht mehr raucht. Er weiß aber, das ist ein notorischer Trotzkopf. Er hat ihm schon tausendmal gesagt, Herr Sowieso, hören Sie bitte auf zu rauchen, Sie töten sich. Und Herr Sowieso sagt, ja, Herr Doktor, Sie haben ja recht, mache ich. Ganz bestimmt, ich verspreche es hoch und heilig und rauche dann am nächsten Tag genauso viel wie vorher oder sogar mehr. Dann gibt es einen Trick. Der Arzt kann sagen, Herr Patient Sowieso, es gibt eine völlig geniale Methode, wie Sie Ihren Zigarettenkonsum sofort auf ein Zehntel runterschrauben können oder sogar auf Null. Machen Sie Folgendes. Wann immer Sie Schmacht haben, machen Sie in Gedanken erstmal den Zug an einer Zigarette, tun Sie so, als würden Sie rauchen und erst dann entscheiden Sie, ob Sie sich Ihre Zigarette wirklich anzünden. Aber obwohl, wenn ich mir das recht überlege, dazu braucht man ein hohes Maß an Intelligenz, ein hohes Maß an Charakterstärke. Na, und ich traue Ihnen eigentlich gar nicht zu, dass Sie das auf die Kette kriegen. Nee, vergessen Sie es wieder. Rauchen Sie weiter wie ein Schlot und nächstes Jahr schneide ich Sie dann lieber auf und operiere Sie. So, dann sagt der Trotzkopf, du Arschloch, dir werde ich mal zeigen, dass ich das sehr wohl kann. Und damit haben Sie das Ziel erreicht, was Sie eigentlich wollten. Und das ist eine Beeinflussung. Die nächste Frage von Germainesia, Germainesler, glaube ich. Ja, egal. Aber sie ist recht interessant und sie passt eigentlich zu dem, was ich als nächstes fragen wollte. Frage, schafft es ein Hypnotiseur, einen Menschen in Hypnose zu versetzen, sodass dieser dadurch Fähigkeiten wie Telekinese, Levitation, Gedankenübertragung etc. einsetzen kann? Vorausgesetzt, der Hypnotisierte ist dazu körperlich und geistig fähig. Du sagst, man kann mit Hypnose den Körper eines Menschen zu allem bringen, was ein Körper kann. Narben verheilen, Knochen wachsen nach, fremde Sprachen sprechen, schlank sein, Klavier spielen, alles und zwar nachhaltig auch nach der Hypnose. Ich möchte jetzt noch die Frage aufnehmen, kann man auch bewirken, dass Zähne nachwachsen? Also die Frage ist, bleiben wir vielleicht bei der ersten, die jetzt da gestellt wird von dem Chat-Teilnehmer. Andere paranormale Fähigkeiten, also Hypnose wird ja nicht mehr den Paranormalen, glaube ich, zugerechnet, aber kann man tatsächliche paranormale Fähigkeiten durch Hypnose? Ja, logisch. Also es gibt ein Buch, das habe ich mit 4-5 Jahren in die Finger gekriegt. Ich habe es hier gerade liegen, das heißt PSI. Da geht es um die Nutzung von übersinnlichen Kräften des Geistes und der Seele zu militärischen Zwecken im Ostblock. So, und die Sowjets waren damals in den 60er Jahren sehr weit mit der Erforschung von dem, was wir paranormal nennen. Und haben hier zum Beispiel Experimente gemacht, wo jemand über 3000 Kilometer Entfernung Dinge gesehen hat, die also unter praktisch verschlossener Aufsicht weg waren. Also der hat irgendwie so Spiralen beschrieben, die so Metallfedern oder sowas, die 3000 Kilometer in so einem Briefumschlag verschlossen waren, die genau beschrieben. Und Milan Rützel, auch ein aus dem ehemaligen Ostblock stammender Parapsychologe, der beschreibt auch sehr, sehr viele Fälle, wo Menschen in Hypnose hellseherisch werden oder auch Telekinese betreiben oder auch andere Menschen beeinflussen, Gedanken lesen können und so. Ich möchte eigentlich dazu raten, dieses Wort paranormal komplett aus dem Wortschatz zu streichen. Denn alles, was eine Information auf Materie bewirken kann, kann unser Gehirn auch. In unseren Kulturen, da ist das alles noch so ein bisschen merkwürdig, aber es gibt ja, in Indien zum Beispiel zahlreiche dokumentierte Fälle von Menschen, die sich die Zunge abschneiden, wieder dran setzen, die Blausäure trinken, ohne zu sterben, die unheilbar in der Tat komplett abgeschrieben worden sind vom Arzt und wenige Stunden später dann wieder putzmunter durch die Gegend laufen. Sogar Auferstehungen sind da ärztlich dokumentiert. Das ist das Wissen, da trauen wir uns gar nicht dran. Wir finden lieber 20.000 Ausreden, warum das nicht sein kann, anstelle mal unseren Verstand dafür zu öffnen, dass es geht, Zähne nachwachsen lassen. Es gibt ja Menschen, denen wachsen halt eine Reihe dritter Zähne. Wenn das bei einem geht, dann muss es bei allen gehen, wenn die Bedingungen dafür geschaffen sind. Weil du das vorher erwähnt hast mit diesen, also ich habe da auch einmal eine sehr gute Dokumentation gesehen, die also meiner Meinung nach unverfälscht war. Und in der Tat, also Menschen schneiden sich die Zunge ab und die ist dann wieder dran. Also völlig umwerfend. Und also da wollen viele überhaupt nicht hinschauen in diese Richtung, was da eigentlich wirklich möglich ist, was da passiert. Schaffen die Menschen das mit Selbstsuggestion? Oder ist das eine Selbsthypnose? Ich weiß nicht, ist nicht dasselbe. Oder hängt es damit zusammen? Also suggerieren sich die oder steuern die quasi über einen bestimmten Bewusstseinszustand dann ihren Körper so, dass die Zunge einfach wieder anwächst? Oder wie funktioniert das denn? Ja, ich glaube, das ist die richtige Ausdrucksweise. Die steuern das sicherlich über einen bestimmten Bewusstseinszustand. Deswegen ist es auch immer so schwierig mit der Begrifflichkeit. Also eine Hypnose ist im Prinzip erstmal nur eine reine Form, Sache, ein rein formales Werkzeug. Was in der Hypnose geschieht, kann sehr, sehr vielfältig sein. Eine Suggestion ist nicht unbedingt auf eine Hypnose angewiesen und so ein veränderter Bewusstseinszustand ist auch schon wieder ein bisschen was anderes. In meinem Buch Anti-Aging, glaube ich, war es, da habe ich einen Fall beschrieben von einem Biologen-Ehepaar, ein französisches Biologen-Ehepaar, die leben in Kenia und die haben einen Sohn und der spielte als Kleinstkind auch schon immer mit allen möglichen Viechern. Was weiß ich, mit Schlangen und sowas alles. Und seine Lieblingsspieltiere waren Salamander, Eidechsen. Und wenn man diese am Schwanz festhält, dann schmeißen die den Schwanz ab und rennen weg. Und der Schwanz wächst dann nach einer Weile wieder nach. Das fand der Junge ganz lustig. Mit 4 Jahren hatte der einen Unfall und hat dabei sein linkes vorderes Zeigefingerglied verloren. Inklusive Knochen. Und normalerweise ist das dann weg. Dann ist Feierabend mit Zeigefingerglied. Aber bei dem ist es nachgewachsen, weil er einfach davon ausgegangen ist, es wächst nach. Der hatte aber keinen Hypnotiseur dabei oder er hat auch keinen Guru, der ihm das gezeigt hat, sondern er hatte seine Salamander, die ihm einfach nur das Gefühl gegeben haben, ja, das ist normal, dass sowas nachwächst. Das heißt, die ganzen dicken Holzbretter, die wir vom Kopf haben, die da lauten, das kann ich nicht, das geht nicht, die hatte der in Bezug auf diesen Finger nicht und deswegen konnte es geschehen. Ja, das ist in der Tat faszinierend. Und ich meine, das ist wirklich, also ich nehme an, du kennst auch ein paar Fälle, also man hat das auch wirklich nachgewiesen und ich meine, das ist unglaublich. Also diese. Man darf ja nicht vergessen, das Gegenteil geht ja leider auch. Das Gegenteil geht auch, da braucht nur ein Arzt zu sagen, oh, lieber Herr Müller-Meyer-Schulze, bei Ihrem Befund, da weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, wir versuchen alles, aber toi, toi, toi. So, und ein Vierteljahr später ist der Mensch dann tot, aufgrund eines winzig kleinen, überhaupt nicht wirklich bösartigen Tumors. Aber die Angst vor dem Sterben hat ihn dann umgebracht. Ich habe einen Fall, auch in dem Buch Anti-Aging, glaube ich, war das. Nee, gar nicht wahr. Egal, in irgendeiner meiner Bücher. Ich glaube, heilen ohne Medikamente. Da ist ein Fall von einem Psychiatriepatienten, der ist schwer depressiv, schwer suizidgefährdet und der bekommt wie alle Psychiatrieinsassen Schlaftabletten und er hat die gebunkert. Er hat die nicht genommen, sondern er hat die hinter seiner Schublade versteckt. Das wussten natürlich die Krankenpfleger von vornherein. Deswegen haben die ihm von vornherein Zuckerpillen gegeben. Und eines tragischen Tages sagte dieser Patient so, meine lieben Freunde, es ist soweit, was ihr nicht wusstet, ich habe ganz, ganz viele Schlaftabletten und die habe ich jetzt alle genommen. Adios, amigos. So, und die lachten sich im Ärztezimmer kringelig über den, aber einen Tag später war der tot. Okay. Das heißt, unser Gehirn kann alles, wenn wir es damit beauftragen. absolut alles, wenn wir die richtige Adresse finden. Eine andere Frage, die schon öfters gestellt wurde von einem Chat-Teilnehmer, ist Rückführungen. Also ja. Wenn ich mich das so erinnere, wie so Rückführungen ablaufen, ich habe selbst noch nie eine gemacht, aber Videos davon gesehen, da passiert auch so eine Suggestion, oder eine derjenige wird ja auch hypnotisiert am Anfang dieser Rückführung. Ja, ne? Also meine Rückführungen laufen ohne Suggestion ab. Ich frage den Menschen einfach immer wieder, wie fühlt sich das an, was geht dir gerade durch den Kopf, spür mal richtig rein. Was siehst du da? Beschreib näher. Wie heißt du? Wie alt bist du? Welches Jahr ist da? Wie kommst du denn gerade zu Tode? Guck dir deinen Tod mal genau an. Was ist denn da los? Bist du einsam da oder sind da andere Menschen und so weiter? Da ist nicht eine Suggestion drin, aber es ist natürlich das zielgerichtete Nutzen der sinnesunabhängigen Erlebnisfähigkeit. Das ist eine Hypnose. Mhm. Und bei einer Rückführung kann also jemand wirklich nachweislich auch frühere Leben erleben und kann dann auch diese Orte besuchen. Ich meine, hast du das auch in deiner Erfahrung kannst du das aus deiner Erfahrung bestätigen? Ja, ich kann aus meiner Erfahrung bestätigen, dass man solche Orte wiederfindet. Da gibt es auch sehr populäre Dokumentationen, die im deutschen Fernsehen liefen, auf Vox und auf RTL, gerade aktuell lief irgendwie was. Das schon. Nur jetzt kommt was ganz Abenteuerliches. Das wird dir gefallen, das passt gut in deine Sendung. Ich glaube, es sind keine früheren Leben. Ich argumentiere immer gerne physikalisch. Ich argumentiere sowieso nicht so gerne mit dem Glauben. Meiner Ansicht nach leben wir nur einmal, aber ewig. Und streng genommen ist das noch nicht mal Leben, sodass wir auch nicht sterben können. Und wenn man dieses Modell mal physikalisch verfolgt, dann wird auch klar, warum wir ganz munter in frühere Leben an sogenannte frühere Leben erinnern können und auch ganz munter, Kinder können sowas besonders gut, spätere Leben uns da auch dran erinnern können. Und wenn man dann auch noch die guten alten Physiker zu Rate zieht, die sagen, naja, Zeit ist ja sowieso nicht linear zu verstehen, sondern eher wie Schallplatten in einer Jukebox parallel, dann wird das Ganze plötzlich sehr, sehr leicht naturwissenschaftlich erklärlich, warum das geht mit den Rückführungen. Also du glaubst, dass wir einfach immer schon immer da sind und nur zwischendurch keinen Körper haben, oder verstehe ich das richtig? Genau. Mhm. Man muss sich ja mal bitte vorstellen, unser Körper hat bei der Zeugung ja keine großen Ansammlungen von Calciumatomen. Eizelle, Samenzelle vereinigen sich, aber da ist nicht so wahnsinnig viel Calcium drin. Trotzdem haben wir kurz drauf Knochen. Das heißt, da gibt es irgendein Computerprogramm namens Seele, das dafür sorgt, dass aus diesem kleinen Zellknubbel ein Homo sapiens wird. Zwischendurch sind wir dann auch noch alle in allen möglichen anderen Stadien der Entwicklung. Und wenn man dann noch weiß, dass dieser Körper, den wir haben, auf atomarer Ebene nach ungefähr 5 Jahren komplett ausgetauscht ist, das heißt, wir bestehen nicht mehr aus denselben materiellen Bausteinen wie vor 5 Jahren, fühlen uns aber noch wie derselbe und sehen auch noch sehr, sehr ähnlich aus, dann wird klar, wir sind nicht unser Körper, sondern wir setzen ihn zusammen. Ja, die Materie. Zur Bauanleitung. Und die ist älter als der Körper. Ja, das erinnert mich jetzt auch an das Buch von Dieter Bröers. Also und natürlich die Arbeit von Burkhard Heim, auf die das alles irgendwo auch fußt. Zum Teil, was wir heute besprechen oder was dort auch beschrieben wird, dass also die Materie sich eigentlich, dass die eigentlich gesteuert wird aus höheren Räumen, aus höheren Wertevorräten. Jemand Freebie schreibt im Chat, stimmt nicht, Rückführungen geschehen nicht unter Hypnose. Ist das vielleicht, gibt es vielleicht einen feinen Unterschied oder? Ich glaube, das ist ein begrifflicher Unterschied. Mhm. Also, es kommt immer drauf an, wie gesagt, die meisten Menschen denken ja, bei einer Hypnose wäre man weg und schläft oder sowas und übersehen dabei immer, dass Kinder bis ungefähr zum 3. Lebensjahr sowieso permanent in dem Zustand sind, den wir Hypnose nennen. Da hat zum Beispiel mal ein Psychologe, dessen Name ich verdrängt habe, versucht zu beweisen, dass die Rückführung pure Fantasie sind und hat eine Gruppe Kindergartenkinder genommen und gesagt, so Kinder, erzählt mir mal aus früheren Leben. So, und die fingen munter an zu plaudern. Ja klar, die sind ja auch in Hypnose, logischerweise. In Südindien ist das kalter Kaffee. Da fragen die normalerweise in den ländlichen Gegenden sowieso immer die Kinder, wo hast du früher gelebt? Und dann fangen die an zu plaudern und sagen, ja da und da und da. Und dann kann man sich noch um die Hinterbliebenen kümmern oder vielleicht noch ein Haus abstauben oder sonst was. Um das mal ernstzunehmend aufzugreifen, was der User da schreibt. Man muss einen nicht irgendwie in einen scheintoten Zustand versetzen, sondern es reicht, wenn man ihn so befragt, dass er wartet, welche Eindrücke da kommen und die nicht lenkt. Also der Unterschied zwischen dem absoluten Wachzustand und dem Zustand, der uns ausreicht zum Arbeiten, ist nur der, dass man seine Gedanken wesentlich passiver denkt, geschehen lässt und nicht so sehr mit dem Verstand die Gedanken lenkt. Und dadurch kriegt man ganz andere Ergebnisse. Und das kommt einem nicht unbedingt vor wie eine Hypnose. Wie gesagt, ich war ja gar nicht richtig weg, Herr Doktor, ist der meistgesetzte Sack. Ja, trauen Sie sich gleich Hypnose, schreibt er dann auch. Also, ja. Ja, zum Missbrauch. Oder zurück zum Missbrauch. Also, klingt ja für mich alles so, als könnte man das ja wunderbar einsetzen. Ich meine, gab es da eigentlich schon mal Trickbetrüger, die irgendwie so Leuten suggeriert, also okay, man muss da ein bisschen aufpassen, aber du weißt schon, wie ich es meine, die Leute also dazu brachten, ihnen ihr Geld zu geben, weil er sie hypnotisierte? Ja, da gibt es zum Beispiel einen Fall, der wird auch in dem Buch Psi beschrieben, da ist ein, ich habe es jetzt nicht auswendig, ich glaube, entweder ein berühmtes Medium oder, ja, ich glaube, Nikolajew war es, der war bekannt dafür, dass er Fernhypnose praktizieren kann. Da haben die besonders gerne mit geforscht, die Russen. Fernhypnose bedeutet, man ist sich gar nicht vis-à-vis, sondern man konzentriert sich einfach nur auf sein Gegenüber, egal wo der ist, und nimmt dann Einfluss auf seine Erlebnisfähigkeit. So, und der war in Begleitung vom Geheimdienst und betrat die russische Staatsbank-Filiale in Moskau mit einem Scheck über, ich glaube, es waren irgendwie 100.000 Rubel oder so, und das war in den 60er Jahren wohl eine ganze Menge Geld. Und der Kassierer prüfte den Scheck und zahlte dann so 100.000 Rubel aus und wurde daraufhin dann vom KGB verhaftet, weil der Scheck war nur ein Stückchen Butterbrotpapier. So, der hat also per Fernbeeinflussung eine Hypnose vorgenommen. Da bleibt einem natürlich erstmal die Spucke weg, wenn man sowas liest. Und vor allen Dingen, wenn man liest, dass das für die Forschungsalltag ist in den 60er Jahren. Und man kann also mit Hypnose im Prinzip alles, wenn man die Adresse findet. Es gibt auch amerikanische Hypnoseforschung, die haben sehr viel dieses Remote Viewing praktiziert, das heißt dieses Hellsehen, was ist in geheimen Akten wohl versteckt, und da gibt es auch ein sehr schönes Buch zu Ich war ein Psi-Agent, heißt das, von Name ist mir gerade entfallen, steht irgendwo in meinem Bücherregal, egal. Jedenfalls, man kann das natürlich militärisch nutzen, man kann es missbrauchen, man kann auch ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist oder ob da tatsächlich was dran ist, natürlich das Ganze dann mittlerweile in eine elektronische Form bringen. Du kennst diese HARP-Antennenanlage, und es kursiert das Gerücht, dass da natürlich auch Mind Control mit ausgeübt wird. Ich halte das für absolut möglich, wenn man mal überlegt, dass ja Homöopathie mit Computertechnik gestützt als Radionik ebenfalls hervorragend funktioniert. Und bei Radionik, also wer es nicht kennt, wird über ein Lichtleiterkabel einfach nur ein paar emittierte Photonen einfach in das Feld eines Patienten eingebracht, und daraufhin verschwindet dann eine Bronchitis oder keine Ahnung, eine Entzündung einer Zunge. Ich habe mir mal damit einen grippalen Infekt weggemacht und sowas. Das geht. Also das heißt, wir können die Elektronik für das Gleiche nutzen, wie wir unser Gehirn auch nutzen, nur um ein tausendfaches stärker oder milliardenfaches stärker. Und die Schwierigkeit ist natürlich immer, die richtige Adresse zu finden. Die Werbung hat das ganz gut raus, die richtige Adresse zu finden, und die Militärs arbeiten noch dran, glaube ich. Aha, wie wird das in der Werbung eingesetzt? Naja, die sagen jetzt zum Beispiel bei Erfrischungsgetränken, hey, Geschmack ist alles, Image ist nichts. Und du denkst, oh, die sind immer cool, ja, da haben sie recht, Image, ach Blödsinn, was soll ich denn mit dem Image, Geschmack ist alles. So, und genau das ist das Image. Hoppla, reingefallen. Mhm. Oder die sagen dir, die und die Zigarettenmarke ist mild und schmeckt. Und du probierst sie und stellst fest, ja, die ist ja tatsächlich ganz mild. Wie ich gerade schon sagte, eine Zigarette kann aber überhaupt nicht schmecken, wie dir jeder Fünfjährige beweisen wird. aber wird auch ein, die, wird allein, auch allein dadurch, dass Werbung überhaupt im Fernsehen läuft, ist es schon eine Suggestion, dies ist ein ganz besonderes Produkt. Das heißt, was die da zeigen, ist schon fast egal. Werden da auch andere Techniken der Hypnose eingesetzt? Ich meine, das ist jetzt ja wieder Suggestion, was du genannt hast, aber wird da auch wirklich tatsächlich Hypnose betrieben? Ich meine, man kann ja durch irgendwelche Sounds oder keine Ahnung, durch irgendwelche Animationen jemanden in Hypnose vielleicht auch bringen leichter, in diesen Alpha-Zustand und dann Dinge suggerieren. Dann gibt es auch immer diese Geschichte mit diesen eingeblendeten Bildern, alle 25. Sekunden und dann gehen alle und kaufen sich Popcorn. Ja, also ganz ehrlich, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich muss mich da tatsächlich einigermaßen raushalten. Es gibt Menschen, die sagen, diese Subliminals zum Beispiel, so eingeblendete Bilder oder sowas, das wären Fake. Und andere sagen, nein, das ist kein Fake, das stimmt. Was ich aber mal ausprobiert habe, ist, ich habe einen Film gedreht hier im Institut, wo ein Mensch mit so einem langen grauen Mantel durch den Schnee stapft und er hat einen Koffer dabei und der stapft also schweren Schrittes durch den Schnee. Und dann habe ich drei verschiedene Musiken drunter gelegt. Einmal habe ich so paramilitärische Heroenmusik, wie aus, keine Ahnung, so amerikanischen Wir retten die Welt Filmen drunter gelegt. Und dann habe ich beim zweiten Mal sehr, sehr abgedrehte, crazy, psycho, schrille Geräusche, Thriller, Musik drunter gelegt und beim dritten Mal so Nickelodeon Slapstick Musik wie aus dem Chaplin-Film. So, und die Probanden, denen wir die Filme vorgespielt haben, haben alle durch die Bank gesagt, beim ersten Mal hatten wir den Eindruck, da ist jemand ganz entschlossen und geht jetzt quer durch den Schnee an die Front. Im Koffer hat er die Unterlagen zur ultimativen Geheimwaffe und die Schlacht ist gleich geschlagen, er hat es gleich geschafft, der Held. Beim zweiten Mal hatten alle den Eindruck, der Typ hat wahrscheinlich irgendwie einen abgeschnittenen Kopf im Koffer oder ein Messer oder sonst was. Das ist ein durchgedrehter Psychopath. Und beim dritten Mal haben alle gedacht, der kommt jetzt besoffen nach Hause und stapft da durch den Schnee. Das heißt, nur durch die verschiedenen Musiken wurden völlig verschiedene Gefühle geweckt und damit natürlich auch verschiedene Glaubensmuster angetriggert und so weiter. Ja gut, also weiß also nicht, inwiefern das jetzt wirklich mit der Hypnose direkt zu tun hat, aber das ist natürlich klar, dass die Musik natürlich extrem alles verändern kann und direkt unsere Emotionen anspricht. Das ist der Gegensatz der Rationalität. Das heißt, es ist definitiv eine Hypnose. Dazu muss man auch wissen, wenn wir einen Film gucken, dann nutzen wir unsere Erlebnisfähigkeit. Wir sind ja in Trance. Wir sitzen ja nicht im Kino die ganze Zeit und denken, aha, jetzt tut Schauspieler A so, als würde er Schauspielerin B küssen und jetzt wird auch noch Geigenmusik eingespielt, Quatsch. Das machen vielleicht die Film- und Fernsehwissenschaftler. Die haben dann aber auch keinen Spaß am Film mehr, sondern nur noch Spaß an der Technik, wie er gedreht ist. Die anderen sitzen im Kino und denken, oh, ist das schön, ja, küss sie endlich. Das ist eine Hypnose. Du hast Harp angesprochen und solche Dinge und auch eine sehr interessante Sache mit diesen Lichtleitern, wo also, ich meine, in der Homöopathie geht es ja offenbar darum, diese Informationen mehr zu übertragen. Ich meine, sehr viele sagen, ist alles nur Suggestion oder ist alles nur Placebo-Effekt. Meiner Meinung nach wirklich hinreichend erwiesen, dass es nicht ein reiner Placebo-Effekt ist und auch nicht sein kann, aber okay. Viele gehen jetzt also einfach davon aus, dass da eben nur mehr die Informationen übertragen werden, deshalb muss auch nichts mehr von diesem Stoff, der ursprünglich da war, drinnen sein. Tun sich natürlich auch viele Fragen auf, aber HARP zum Beispiel, hast du auch gesagt, es werden Informationen übertragen. In der Arbeit von Dieter Boyers findet man auch, dass über elektromagnetische Felder zumindest das Bewusstsein in andere Zustände versetzt werden kann. Aber über was für ein Medium wird denn jetzt bei einer Fernhypnose diese Information übertragen? Das ist eine sehr gute Frage. Da müssten wir jetzt uns einen Physiker zuholen. Ich glaube nicht, dass ein Physiker dir irgendeine Antwort drauf geben kann. Also ja, also ich denke, Informationen werden grundsätzlich durch Teilchen übertragen. Also was ist denn überhaupt eine Information? Fangen wir erstmal so an. Das ist der Unterschied zwischen zwei Zuständen. Wir haben Zustand 1 und Zustand 0. Und weil es da einen Unterschied gibt, haben wir die Information, aha, Unterschied. Wir brauchen also praktisch ein drittes, an dem der Unterschied gemessen wird. Und eine Information, ich weiß gar nicht, ob die übertragen wird oder ob die einfach nur abgespeichert ist. Das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Geschichte. Ich bringe da immer das Beispiel mit einem Lied auf einer Schallplatte oder auf einer CD. Wenn man die Schallplatte zerbricht, ist das Lied nicht weg. Es ist immer noch da. Ein anderer könnte es neu komponieren, wenn er wollte. Ein anderes Orchester könnte es neu einspielen. Informationen sind da und sie können bestenfalls abgebildet werden, aber sie werden wahrscheinlich gar nicht übertragen, sondern lediglich immer wieder abgezapft, neu generiert. Ja, ich glaube, dass so Arbeiten wie Burkhard Heim und Dröscher und wo man sich dann wirklich mit höherdimensionalen Wirklichkeiten auch beschäftigt, ich glaube, dass die Antwort wahrscheinlich dort zu suchen ist, aber da sind wir wahrscheinlich jetzt beide nicht berufen, darüber wirklich was zu sagen. Aber es ist schon sehr spannend, also wie diese Information tatsächlich dann offenbar Nullzeit auch da übertragen werden kann. Du hast jetzt auch angesprochen, also Militärs und so weiter, und du hast sehr viele Möglichkeiten der Hypnose genannt und hast auch erzählt, wie leicht es ist. Für mich stellt sich da halt irgendwie die Frage, ob wir nicht wirklich alle unter Hypnose stehen ständig. Das ist eine müßige Frage, denn selbst wenn es so wäre, wäre es offenbar egal. Naja, also es könnte doch sein, dass es wird ja so viel in letzter Zeit vom Aufwachen gesprochen. Also wir müssen endlich alle aufwachen und das alles erkennen. Vielleicht ist das so schwer, weil wir unter Hypnose stehen. Mag sein. Also ich lasse mich hin und wieder zu dem Spruch hinreißen, dass die Menschheit noch eine Horde Kinderschar im Sandkasten ist, die nicht weiß, was sie alles an mächtigen Dingen zur Verfügung hat. Also wenn wir tatsächlich grundsätzlich unter Hypnose stehen, wir alle und immer, ich weiß nicht, ob das Aufwachen dann tatsächlich der erstrebenswerte Zustand ist. Tatsächlich ist es allerdings so, dass ich glaube, dass unser Bewusstsein, unser womöglich sogar globales Bewusstsein, langsam aber sicher Dimensionen annimmt, die neu sind im menschlichen Denken. So war es zum Beispiel für, wahrscheinlich fast überall auf der Welt gang und gäbe, dass jede Generation irgendwie Krieg führt. Krieg führen war völlig normal. Männer wollten auch gerne in den Krieg, um da ihre Reife zu spüren, und das war so eine Art Initiationsritus, da konnte man dann erwachsen werden. Und als sich dann rumgesprochen hat, Krieg ist aber auch durchaus sinnloses Abschlachten. Da gibt es weder Ruhm noch Ehre, sondern du bist wirklich nur noch Kanonenfutter. Der Erste Weltkrieg hat uns so diese Erkenntnis langsam aber sicher deutlich gemacht und der Zweite hat sie dann definitiv bestätigt. Da haben wir alle angefangen zu sagen, ja nee, also sinnlos abgeschlachtet werden will ich nur auch nicht. Dann lassen wir das mal schön sein mit dem Krieg. Ihr Soldaten dürft gerne in den Krieg gehen. Wenn ihr das möchtet, kriegt ihr auch gerne Geld für. Aber ich bleib zivil, sodass für uns Menschen plötzlich, und das ist wirklich neu, das Thema Krieg einfach mehr und mehr ausgeschlossen wird. Noch nicht für die gesamte Menschheit. Es gibt noch genug Völker, die sagen, ah, wir brauchen aber einen Krieg, das ist ganz toll und wichtig, sonst kommen wir keinen Schritt weiter. Aber ich denke, eines Tages werden die vielleicht auch auf diesem Status sein, dass sie sagen, ja, aber wenn ich doch ein Ziel erreichen will, dann kann ich das auf einem anderen Wege viel einfacher. Ich denke schon, dass sich unser Bewusstsein verändert, aber ob wir dabei aus einer Hypnose erwachen oder nicht, schwer zu sagen, weil für eine Hypnose braucht man einen Hypnotiseur. Aber es ist ja auch nicht so klar umrissen, was jetzt alles Hypnose ist. Ne? Ich meine, im Prinzip geht es darum, dass wir dass wir Glaubenssätze haben und an diesen Glaubenssätzen festhalten und dass diese Glaubenssätze, und das ist für mich eigentlich der springende Punkt, offenbar viel mehr bewirken, als uns bewusst ist. Sie verändern offenbar tatsächlich Materie, und ein Weg daraus, also du nennst den Begriff ja auch selbst, ist Deprogrammierung. Ja. Was passiert da? Genau, also da gibt es mir ein sehr schönes Stichwort, Glaubenssätze und Deprogrammierung. Viele von uns haben den Glaubenssatz, ohne Anstrengung sind wir nicht erfolgreich. Wenn wir erfolgreich sein wollen, dann müssen wir uns richtig anstrengen, zusammenreißen, Mühe geben und so weiter. Kennt ja fast jeder von uns. Aber in der Zeit, wo wir noch in Hypnose sind, sprich in den ersten paar Jahren des Lebens, da haben wir diesen Glaubenssatz interessanterweise nicht. Denn wir lernen sprechen und laufen beispielsweise, ohne uns anzustrengen. Wir haben ein Ziel, das wollen wir unbedingt erreichen beim Laufen lernen beispielsweise. Und wir ziehen uns irgendwo hoch und gehen freihändig auf das Ziel zu und empfinden das nicht im geringsten als Anstrengung. Wir bemerken noch nicht einmal, dass wir da ein physikalisches Wunder vollbracht haben. Und dieser Junge, der sich da den Finger nachwachsen lassen hat, weil er einfach davon ausgegangen ist, dass der nachwächst, der hatte also nicht diese Blockade, die hinterher dann, wenn wir erwachsen sind und nicht mehr in der Permanenthypnose sind, aber haben. Das heißt, mein Job hier im Institut besteht unter anderem darin, diese ganzen Programmierungen, die zustande kommen durch Junge, streng dich mehr an, sonst klappt das nicht. Oder, ach Mädchen, das geht doch sowieso nicht. Wenn du abnehmen willst, dann musst du mehr Sport treiben und weniger essen. Diese ganzen Fehlprogrammierungen mal rückgängig zu machen und einem Menschen klar zu machen, wenn du abnehmen willst, dann hat das mit Essen überhaupt nichts zu tun, mit Sport schon mal gar nicht. Und wenn man das dann verstanden hat, dass man die Rübe voller komischer Programme hatte, die ja niemals funktioniert haben und auch nicht zu beweisen sind, dass sie sinnvoll sind, dann ist man wieder frei. Das können wir vielleicht Erwachen nennen. Ja, da wäre ich noch mit einverstanden. Du sagst, du hast den Algorithmus der Psyche entdeckt. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen beschreiben? Wir haben jetzt nur ungefähr so 10 Minuten Zeit, aber das würde mich jetzt auf jeden Fall noch interessieren. Ja, ich tue mich mal ein bisschen schwer damit, wirklich zu sagen, habe ich ihn entdeckt oder habe ich ihn nur erstmals formuliert. Der Algorithmus der Psyche, schwieriges Wort, heißt übersetzt, wie ticken wir eigentlich? Was bringt uns eigentlich dazu, das zu tun, was wir tun? Warum raucht ein Raucher lieber 100 Zigaretten, als auf den Rat seines Arztes zu hören? Warum bringt sich ein Mensch vor Liebeskummer um? Oder warum schwänzt ein Mensch morgens die Schule? Oder warum isst er gerne ein Marmeladenbrot, obwohl Mutter sagt, davon wird man dick und so weiter? Warum tun wir das? Und ich glaube, die Formel, nach der wir alle ticken, ich habe es vorhin schon mal so grob angerissen, ist, wir wollen alle unsere eigene Absicht möglichst widerstandsfrei verwirklichen. Diese drei Komponenten sind wichtig. Es muss nicht deine Absicht sein, die ich da verwirklichen will, sondern meine. Ich möchte nicht den größtmöglichen Widerstand dabei haben, sondern möglichst gar keinen. Und ich möchte das verwirklichen, also in die Realität auch bringen und nicht einfach nur als Konzept behalten. Ein Beispiel. Wasser zu trinken. Normales, gutes Wasser zu trinken müsste jedermanns Absicht sein, weil kein Mensch der Welt wird einem davon abraten. Jeder wird sagen, ja, Wasser trinken ist eine gute Sache. Klar, kannst du ruhig machen. Stimmt wahrscheinlich jeder zu. So, es müsste also meine Absicht sein, Wasser zu trinken. Aber wenn ich mein Glas jetzt ansetze und du sagst in dem Augenblick, so ist gut, Andrea, schön trinken, schön austrinken, dann stößt meine Absicht plötzlich gegen deine Absicht. Ich will aber nicht deine Absicht verwirklichen. Ich will meine Absicht verwirklichen. Und so kann es sein, dass ich das Glas erstmal absetze und sage, ach, du weißt ja gar nicht, was ich alles heute schon getrunken habe und eigentlich habe ich auch genug für heute, bla bla bla. Ich rede so lange um den heißen Brei, bis dass deine Absicht nicht mehr im Zusammenhang mit meiner Handlung steht. Und wenn das Glas aber zu weit weg steht und ich dafür in anderen Raum müsste und gar nicht wirklich Durst habe, dann ist der Aufwand zu groß. Den lasse ich dann sein, so lange, bis meine Absicht größer wird. Das heißt, wenn ich dann echt Durst habe, dann gehe ich sogar meilenweit für so ein Glas Wasser. So, und das will ich dann auch nicht einfach nur denken und hätte es gerne und planen, sondern ich will daraus eine Realität machen. Das erklärt, warum ein Mensch sich zum Beispiel suizidiert. Der bringt sich nicht um, um diese schöne Welt von sich endlich zu befreien, um denen einen Gefallen zu tun. Es geht nicht um deren Absicht, es geht um seine. Der bringt sich um, damit er den Menschen, die ihm das Leben schwer machen, zuvorkommt. Er kann dann psychologisch gesehen sagen, Edge, ich habe mich umgebracht und nicht ihr. Damit bin ich weiter in meiner Absicht, damit bin ich psychologisch gesehen am längeren Hebel und mein Leben, meine Existenz, nicht mein Leben, mein Leben macht Sinn. Und deswegen ist es auch so wichtig zu unterscheiden zwischen der Existenz und dem biologischen Leben, denn ich glaube, unsere psychische Existenz kümmert sich einen feuchten Kehricht um unser biologisches Leben. Das interessiert sich überhaupt nicht dafür, ob wir leben, sondern nur, ob wir unsere eigene Absicht verwirklichen können. Guardian stellt da eine recht interessante Frage. Muss ich sagen, woher kommt unsere Absicht? Das ergibt sich tatsächlich aus dem Ausgleichen von Unterschieden. Das ist eine sehr, sehr tolle Frage und ich wundere mich selber, dass ich da gerade eine Antwort drauf habe. Es ist nichts anderes als der Versuch, einen Potentialunterschied auszugleichen. Wie zwei Magnete oder wie Wellen, die schwappen, aber das Ziel ist tatsächlich, einen Ausgleich irgendwie hinzukriegen. Das ist der Algorithmus der Psyche. Okay. Wir wollen Gott sein eines Tages. Und solange das nicht sind, müssen wir es versuchen. Und das motiviert uns. Ja, das ist ein weiter Weg wahrscheinlich noch für uns, aber ja. Viel fehlt da gar nicht mehr. Wirklich? Bist du der Meinung, dass da nicht mehr viel fehlt? Ja, guck dir doch Homo sapiens an, was wir schon alles können. Nicht alle, aber Zunge abschneiden, dran setzen oder blaue Säure trinken oder wieder auferstehen, einige können das schon. Mhm. Der psychocoach.de, das ist eine Website von dir. Um was geht's da auf dieser Website? Das ist die Website, wo ich auf meine Bücher der Buchreihe der Psychocoach Hinweise, solche Themen wie wir hier besprechen, chronische Krankheiten, Hypnose, Trotz, Algorithmus der Psyche, wie nehme ich eigentlich ab, wie schaffe ich es, vermögend zu werden oder den richtigen Partner zu kriegen, wie befreie ich mich von Alkoholismus. Da habe ich also eine Buchreihe drüber gemacht, die heißt der Psychocoach und auf der psychocoach.de kann man sich umgucken, was ich alles so geschrieben habe. Da kommen noch ein paar Bände. Das neueste Buch Zielen, Loslassen, Erreichen, wie Sie Ihr Gehirn auf Erfolg einstellen, kommt jetzt in 2-3 Wochen raus. Auch sehr spannend, da rede ich auch sehr viel darüber, wie leistungsfähig unser Gehirn überhaupt ist. Mhm. Fribi stellt da noch auch eine Frage, was denkt, spricht und handelt durch dich? Das sieht er als die Kernfrage. Das heißt, die Frage ist halt auch gewesen, wo ist eigentlich der Kern des Wesens, um jetzt mal kurz zum Folgen zurückzuspringen, der sich da ausdrückt. Also du hast das jetzt nur durch quasi einen Potenzialunterschied beschrieben. Ja gut, aber irgendwie ist es für mich jetzt auch noch nicht griffig genug. Ja gut, das ist natürlich auch sehr unromantisch. Ja, ja stimmt. Vielleicht ist es auch nur das, ja? Also ich glaube tatsächlich, dass das Ziel des Spiels ist, aus einer 1 und einer 0 wieder 2 Nullen zu machen. Ich glaube nicht, dass es da jemanden gibt, der einen Heidenspaß daran hat, dass wir Menschen leben oder sowas, sondern ich denke tatsächlich, wir folgen einem physikalischen Prinzip. Das physikalische Prinzip hat für den Urknall gesorgt. Es hat auch dafür gesorgt, dass die Erde um die Sonne kreist und dass wir halt keine Amöben im Reagenzglas sind, sondern Homo sapiens. Ich glaube aber, das wäre das Thema für eine große Sendung, weil ich denke, es wäre auch vermessen, das mit einem Satz zu behandeln. Naja, aber trotzdem muss ich jetzt ein bisschen nachfragen, noch, wo sich die Zeit zum Ende neigt. Du glaubst aber jetzt schon, dass es noch einen Wesenskern gibt, der jetzt nicht materiell ist, oder glaubst du, dass wirklich alles nur Materie ist in dem Sinn, wobei die Frage ist? Ich glaube, das genaue Gegenteil. Ja. Ich glaube, dass Materie im Grunde genommen nichts anderes sind als die Tautropfen unseres Geistes. Mhm. Okay, also Materie schon eben als, wie am Anfang eh gesagt, als die Wirkung, aber nicht die Ursache. Auf jeden Fall. Also ich bin so ein Antimaterialist, dass ich heute in meinem Hypnosekurs auch gesagt habe, liebe Freunde, ich kann euch zwar eine Menge beibringen, aber ich glaube, in 50 Jahren muss ich alle meine Bücher wieder wegschmeißen, weil wir dann endlich begriffen haben, es gibt ja gar keine Materie. Das sind ja alles nur Kraftfelder. Mhm. Aber da sind wir im Moment noch nicht. Wir sind Gott, aber in der Selbstvergessenheit, also unheillebend schlafende Götter bzw. Gott, der im Traum bzw. im Schein in die Vielheit eingetreten ist, schreibt annehmend. Schön. Ja, finde ich auch schön. Ist aber noch ein ganzes Schlusswort heute. Zielen, Loslassen, Erreichen ist ein Buch, das du geschrieben hast, das jetzt gerade rausgekommen ist. Da nehme ich an, geht es nicht um Bogenschießen? Da geht es nicht um Bogenschießen, sondern da geht es darum, wie kriege ich meinen Pfeil eigentlich in das Ziel, was ich wirklich haben will. Und einige von deinen Hörern kennen mit Sicherheit The Bleep oder The Secret. Und da geht es immer darum, du brauchst keine bildhafte Vorstellung, sondern du brauchst ein Gefühl, um das zu erreichen. Und das reicht mir aber nicht. Ich sage, ja, toll, Gefühl, aber trotzdem gibt es Menschen, die bleiben arm, bleiben partnerlos oder übergewichtig oder sonst was. Und dann beschreibe ich mal, was ist denn eigentlich die Grundbedingung dafür, dass aus diesem abgeschossenen Pfeil tatsächlich ein Volltreffer wird? Denn es wird immer etwas übersehen, nämlich, dass diesen positiven Gefühlen ja auch negative Blockaden entgegenstehen. Zum Beispiel sowas wie, ich habe gar nicht verdient, reich zu sein, weil mein Vater arbeitet schwer, verdient nur wenig Geld, ich arbeite wenig, verdiene dann mehr Geld. Damit würde ich den ja praktisch aus seiner Vaterrolle hebeln und entmachten. Und wenn ich das tue, dann haut er mir wieder die Hucke voll, also bleibe ich lieber arm. So, und solche Sachen decke ich auf in dem Buch. Okay. Ganz kurz, was sind deine nächsten Ziele? Meine nächsten Ziele sind als erstes mal diesen Hypnosekurs erfolgreich zu Ende zu bringen, sodass Menschen mit diesem Wissen anderen Menschen helfen können. Und mein allernächstes Ziel ist, glaube ich, gleich erstmal nach Hause zu gehen und meine Süße in den Arm zu nehmen. Und dann ferner habe ich natürlich noch einige Psychocoach-Bücher auf der Reihe. Zum Beispiel eins, das nächste wird dann heißen, Zu viel Erziehung schadet. Ich werde auch noch ein Buch über den Tod schreiben und Workshops machen, mit denen man sich befreien kann. Also ich glaube, das größte Ziel ist, meine Ziele mal so ein bisschen zu ordnen. Verstehe ich gut. Gut, also wer sich für deine Arbeit interessiert, kann sich ja auf den Websites, die da verlinkt sind, näher informieren. Ja, Andreas, es war wie immer sehr spannend. Ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön. Dir und deinen Hörern auch. Tschüss, Darek. Bis dann.